Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Herr Dr. Yazdani, wir heißen Sie in der Sendung Stimme der Architektur willkommen. Und die erste Frage ist, Herr Yazdani, Sie sind Professor an der Uni Balch in Mazar-e-Sharif. Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen können? Es ist Folgendes. Ich bin ein Afghaner, der lange in Deutschland gelebt hat. Ich habe in Deutschland an der TU Berlin studiert und dann an der GHK, Gesamthochschule Kassel, oder Uni Kassel, habe ich promoviert bei der Professor Minke. Und Sie haben Architektur studiert? Eben, wenn man so lange in einem Land lebt, dann eben ist klar, dass man die Sprache ein bisschen lernt. Und seit wann sind Sie in Afghanistan? Wie bitte? Sie haben ja gesagt, dass Sie lange Zeit in Deutschland gelebt haben. Seit wann sind Sie in Afghanistan und wie kam es, dass Sie zurück nach Afghanistan gegangen sind? Ich bin seit drei Jahren in Afghanistan. Und wie kam es, dass Sie dann nach Afghanistan zurückgegangen sind? Einfach, wissen Sie, wenn ein Land nach so vielen Jahren Krieg und so weiter braucht eben Menschen, die eben bei der praktisch Wiederaufbau mitmachen. Und da ich auch sowohl meine Diplomarbeit als auch meine Doktorarbeit über Afghanistan geschrieben habe und deswegen für mich war sehr interessant und ich bin seit 3 Jahren in Afghanistan, genauer gesagt in Nordafghanistan, in Mazar-e-Sharif. Ich bin sehr zufrieden. Herr Dr. Yazdani, Sie sind selbst in der Hochschule tätig. Würden Sie uns den Alltag einer afghanischen Professor ein kleines bisschen näher bringen? Ja, eben kann man nicht irgendwie vergleichen, wie ein Professor oder ein Hochschullehrer in Deutschland und in Afghanistan. Okay, wir haben hier eben sehr wenig die Möglichkeit, auf jeden Fall, wenn es eben Lehrmaterial, Lehrkraft betrifft und so weiter, besteht ein großer Mangel an sowas. Aber trotzdem, ein afghanischer Professor oder ein afghanischer Hochschullehrer in Afghanistan ist es sehr viel gefordert. Zum Beispiel, wenn ich für eine Stunde eine Vorlesung vorbereite, muss ich eben vorher mindestens 7-8 Stunden arbeiten und Material übersetzen, auf jeden Fall zusammenkriegen, um eine Stunde eine Vorlesung zu halten. Deswegen, man muss zu sehr viel arbeiten und okay, das macht auch Spaß. Aus welchen Regionen kommen meistens Ihre Studenten und Studentinnen? Es ist Folgendes, in Nordafghanistan gibt es etwa 7 Provinzen. Die meisten Studentinnen und Studenten kommen aus den 7 Provinzen. Das ist eben ein großer Teil aus der Provinz Balch. Dann gibt es eben aus Dachar, Provinz Dachar, Jaujan. Okay, die sind so gemischt aus verschiedenen Provinzen. Und wie ist das Anteil der Studentinnen? Es ist sehr gering. Es ist sehr gering. Wahrscheinlich etwa so, sagen wir, 10%. Aus was besteht Ihr Lehrstoff und vermitteln Sie auch die traditionelle Baumethoden, etwa wie man früher mit großen Temperaturdifferenzen umgegangen ist? Ja, die Frage ist sehr wichtig. Zur Zeit Afghanistan, auf jeden Fall, es ist so diese Betonbauweise, sehr, sehr aktuell. Egal, was man baut und so weiter, will man aus Beton bauen. Und Sie wissen, in Afghanistan, gerade in Nordafghanistan, das Klima ist sehr, sehr hart. Zum Beispiel, wir haben sehr heiße Sommer, sehr kalte Winter und gerade diese Bauweise ist nicht richtig. Auf jeden Fall, ich werde versuchen, sowohl an der Uni mit den Studenten die Vorteile dieser traditionellen Bauweise oder die Vorteile natürlicher Baumaterialien zu erklären und gleichzeitig versuche ich eben ein paar kleine Projekte zu machen, um zu zeigen, wie man mit diesem natürlichen Baumaterial arbeitet und was für eine Vorteile bringt. Nur theoretisch kann man den Afghanen nicht überzeugen, leider, aber eben muss man was praktisch was bauen und ihnen dann zeigen. Wenn sie dann einmal gesehen haben, dann akzeptieren sie das. Die gleiche Erfahrung habe ich auch in Iran gemacht. Ich habe auch jahrelang in Iran unterrichtet und so weiter. Das gleiche, das Problem habe ich auch in Iran gehabt. Auf jeden Fall muss man versuchen und erreicht man auch dann was. Also sind Bauweisen oder Baukörper aus früher erhalten? In Iran hat man ja die traditionelle Bauweise noch erhalten, beziehungsweise die stehen ja noch da, damit die Leute sehen, okay, das funktioniert. Zum Beispiel jetzt die Bodgis, Windfangtürme. Und wie ist es in Afghanistan? Ist es durch Krieg alles zerstört worden oder gibt es noch traditionelle Bauten? Es ist Folgendes. Wir wissen dann, über 80% der Afghanen unterhalten ihr Leben mit Viehzucht oder eben, die sind meistens so Bauern. Und über 80% Afghanen leben auf dem Lande. Und diese traditionelle Lehmbauweise, gerade in Nordafghanistan, sieht man, gibt es immer noch. Aber eben muss man versuchen, diese Bautechniken oder Baumethoden oder die Lehmqualität zu verbessern. Und kann man eben auch sehr viel erreichen, wenn man in der Richtung was macht. Nun, die Ausbildung junger Architekten ist eine Sache und die Ausbildung und Handfertigkeit von Bauherren ist eine andere Sache. Mussten Sie auch teilweise Bauherren oder Baukräften ausbilden in Afghanistan, damit Sie das bauen, was Sie entwerfen? Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, ist es Folgendes. In Afghanistan zurzeit gibt es einen großen Mangel an Fachkräften. Gerade im Bau, wenn man bauen will und so weiter, gibt es einen sehr, sehr großen Mangel. Die Studenten, die an der Uni studieren und so weiter, okay, dann am Ende kriegen sie eine Diplom, aber in Praxis, weil sie kaum Praxisarbeit leisten oder Praktikum machen, deswegen ist es sehr schwierig. Aber ich werde eher begrüßen, wenn man versuchen würde, in Afghanistan in Richtung der Ausbildung in bestimmte Fachbereichen, konkret praxisbezogen und theoretisch, wenn man diese Methode durchführen würde, würde wahrscheinlich für den Wiederaufbau Afghanistan sehr nützlich sein. Könnte man Ihre Meinung auf Hilfe und Zusammenarbeit der große Nachbarland Iran zugreifen, weil im Iran wird auch fast gleiche Sprache gesprochen und Sie waren auch im Iran und Sie haben da auch unterrichtet. Könnte man eine Zusammenarbeit vorstellen in diesem Bereich? Könnte man schon, aber eben muss man eben versuchen. Auf jeden Fall es gibt zurzeit auch in Afghanistan sehr viele Bücher aus dem Iran, weil Afghanen, die dort leben, haben auch Familien in Afghanistan und so weiter, die werden Fachbücher aus dem Iran schicken und dann meistens Studenten benutzen eben zurzeit persische Literatur oder persische Fachbücher. Das heißt, Ihr Lehrmaterial ist auch auf Persisch, also Dari? Ob ich in Dari unterrichte? Das Unterricht ist in Afghanistan eben auf Dari. Und die Lehrmittel, das heißt Bücher und dergleichen? Da eben einen Mangel gibt an Literatur. Ich habe eben Bücher aus Deutschland mitgebracht und in diesen 3 Jahren war ich zweimal in Deutschland, weil meine Familie in Deutschland lebt. Ich habe eben 3 Töchter, die in in Deutschland leben und an der Uni in Berlin studieren. Auf jeden Fall, ich habe den Bücher mitgebracht. Ich musste einen Teil übersetzen, ob es ein englisches Buch ist oder ein deutsches. Deswegen, wie ich vorhin auch gesagt habe, für eine Stunde Vorlesung, ich muss es mal 7-8 Stunden arbeiten, um eine Stunde Vorlesung zu vorbereiten. Die sind auch extra von Deutschland nach Afghanistan gegangen. Gibt es gleiche Engagement bei Ihren Kollegen, die in andere europäische Länder oder im Iran sind? Mit Sicherheit, als Afghaner würde ich das bejahen. Aber hier gibt es, ich habe afghanische Kollegen, okay, die sind auch sehr interessiert, die arbeiten sehr hart und versuchen eben viel Wissen wie möglich eben an Studenten weiterzugeben. Es gibt bei ISAF-Truppen, die deutschen Soldaten, die in Nordafghanistan stationiert sind, die haben auch ein Baubüro. Mit denen habe ich ein bisschen Kontakt. Ab und zu kleine Aufträge bekomme ich von denen. Ihre Kontakte vielleicht im TU Berlin oder GHK, in Gesamthochschule Kassel, haben diese Kontakte diese Jahre überstanden? Haben Sie noch Kontakte mit den Leuten in Deutschland? Mit Berlin nicht. Aber ich war letzten Sommer in Deutschland. Ich habe mich mit dem Professor Minde getroffen und mit ihm lange unterhalten. Und es war sehr interessant. Ich will weiter mit ihm in Kontakt haben. Und wenn ich nächstes Jahr in Deutschland bin, werde ich ihn nochmal besuchen. Ja. Eine der größten Probleme in Afghanistan ist die Unzugänglichkeit des Landes und damit die Unterentwicklung des urbanen Raums. Was wird momentan in diesem Gebiet getan? Es ist okay. Der Begriff Entwicklungsland, Unterentwicklungsland muss jetzt mal richtig definiert werden. Ja? Und Sie wissen, wenn es in einem Land nach 30 Jahren Krieg und so weiter, das Land ist total zerstört. Wenn man wieder aufbauen will und so weiter, wenn man das Land versucht zu entwickeln, muss man wirklich versuchen, massiv an Infrastruktur, sei es Strom, sei es Straßen, sei es Wasserversorgung und so weiter zu investieren. Aber leider wird sehr wenig getan. Gerade sehr wichtig, man muss man in Bildung und Ausbildung investieren. Leider wird in diesem Gebiet sehr wenig gemacht. Es ist ein bisschen traurig für mich. Sie sind auch selbst in Mazar-e-Sharif ansässig. Können Sie vielleicht ein realistisches Bild von das Leben in Mazar-e-Sharif uns schildern? Okay, allgemein, in Mazar-e-Sharif würde nicht anders sein als anderen Provinzen in Afghanistan. Auf jeden Fall ist es folgendes, es gibt sehr viele Arbeitslosen, sehr viele junge Afghanen eben, die keine Arbeit haben. Die Schüler, die eben nach dem Abitur nur 20% werden Zugang zu Unis haben, was 80% eben praktisch ohne Zukunft sind. Und das ist eben nicht angenehm für viele afghanische Familien und so weiter. Auch für mich, wenn ich so sehe, es ist ein bisschen traurig. Aber es gibt Menschen, die reich sind und alles haben und die meisten haben fast nichts, sag mal so. Wegen der Sicherheit, Sie sind ja seit 3 Jahren in Mazar-e-Sharif. Wie würden Sie die Sicherheit schildern? Wissen Sie, wenn die Frage der Sicherheit, ja, zurzeit, es gibt wirklich keine Gegend, wo man sich sicher, hundertprozentig sicher fühlt. Ja, okay, zurzeit in Afghanistan, mit Sicherheit, Sie haben gehört, was vor 2-3 Tagen in Kabul passiert ist und so weiter. Unsicherheit ist überall. Okay, damit muss man leben. Wenn man Angst hat, ist es dann praktisch, muss man eben im Ausland bleiben. Mit der Angst, in Afghanistan zu leben, ist es dann kein Leben. muss man eben sich an seine Sache, an seine Ideale konzentrieren und an Angst überhaupt nicht denken. Eben, wenn was passiert, passiert dann, ob man hier, zum Beispiel habe ich gehört, in den USA ist ein Flugzeugabsturz, jetzt mehrere hundert, oder in Australien ist es eben diese Buschbrände, wo mehrere hundert Menschen umgekommen. Okay, wenn es passiert, kann auch in Afghanistan was passieren. Muss man vorsichtig sein, aber Angst, glaube ich, muss man nicht haben. Und wie ist es die Reaktion der Afghanen, weil sie längere Zeit nicht in Afghanistan waren? Haben sie das Gefühl, dass sie offenarmig aufgenommen werden oder? Ja, es ist ähnlich gesagt. Am Anfang waren sie skeptisch und dann haben sie sich gefragt, wieso ein Afghaner nach so vielen Jahren in Europa wieder nach Afghanistan kommt und so weiter. Okay, das war mein, am Anfang habe ich wirklich ein Problem gehabt. Aber da ich mich in diesen 3 Jahren, sag mal, gut akklimatisiert habe, glaube ich, jetzt geht. Jetzt ist kein Problem für mich. Welche Art von Medien sind in Afghanistan am häufigsten zu finden? Und gibt es da Radiosendungen über das Thema Architektur und Städtebau? Radiosendungen gibt, aber gibt es nicht so ein Programm für Architektur und Städtebau. Ich habe auf jeden Fall das nicht gehört. Und dann zum Fernsehen gibt es mehrere Fernsehstationen, die sind meistens so private Stationen. Und Zeitung gibt es nicht sehr viel, weil eben, wir wissen, sehr viele Afghanen sind Analphabet und deswegen glaube ich, für Zeitung das ist nicht interessant. Und aber Fernsehen gibt es ganz schön viel. Und wie ist es mit dem Internet? Haben Sie freie Internetzugang oder sind manche Internetseiten? Ja, Internet gibt es, ja. Okay, das Problem ist eben mit dem Strom. Zum Beispiel eben gerade sitze ich in Dunkelheit, weil wir gestern Strom hatten und heute haben wir keinen Strom mehr. Und deswegen Internet habe ich und eben, wenn es kein Strom ist, dann kann ich nicht besitzen. Zurzeit ist Strom überall in Afghanistan ein großes Problem. Was muss Ihrer Meinung nach gemacht werden, damit das Bauprozess komplett von den Afghanen übernommen wird? Ja, zurzeit wird eben so praktiziert, dass wenn ein Projekt von, sag mal so, von deutschen oder deutscher Regierung finanziert wird und alle Pläne werden auch in Deutschland gemacht, ob es eine Schule ist oder ein Krankenhaus, auf jeden Fall, dann wird in Afghanistan afghanische Bauunternehmungen gesucht und wird von den Afghanen dann praktisch gebaut. Aber die Pläne, Entwurf und so weiter werden von den Ländern, die das Projekt finanzieren, wird gemacht. Das ist meiner Meinung nach, es ist nicht richtig, zum Beispiel eine Schule für Afghanistan in Deutschland mit einem deutscher Architekt geplant wird, es wird dann in Afghanistan Probleme geben, weil Klima alles anders ist als in Deutschland. Ne? Die Frage ist, was kann man tun, damit die in Afghanistan unabhängig werden und alles selbst in die Hand nehmen? Beziehungsweise, was denken Sie, woran liegt es, dass die Entwürfe vom Ausland kommen? Ja eben, wahrscheinlich, die haben keine Vertrauen an den Afghanen. Die Afghanen sind wirklich in der Lage, viel, sehr viel zu leisten. Aber wenn für so eine Planung oder ein Projekt, wenn die dann mindestens afghanische Architekten auch mit irgendwie involvieren und mitmachen lassen und so weiter, wird wahrscheinlich das Projekt erfolgreicher, als es eben nur mit den von den Deutschen oder ich meine, das ist nicht nur die Deutschen, sondern Franzosen machen gleich, Amerikaner machen genauso. Ne? Auf jeden Fall müssen unsere ausländischen Freunde den Vertrauen an uns haben und uns auch die Möglichkeit geben, selbst zu machen. Ne? Wir sind wirklich in der Lage, in der Richtung sehr viel zu leisten. Das heißt, die afghanischen Bürger sind auch qualifiziert, das zu machen. Die brauchen nur eine Möglichkeit. Eine Frage, weil Sie vorhin auf Amerika gekommen sind. Sind die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan überhaupt in irgendeiner Weise in Projekten zur Entwicklungshilfe beteiligt? Genauso wie die Deutschen, die Amerikaner haben auch Baubüros und die vergeben auch Projekte. Mhm. Eben, das meistens wird eben so, nach meiner Information, dass es im Ausland die Pläne gemacht und wird hier mit den afghanischen Bauunternehmen, kleine Projekte durchgeführt. Kann sein, dass diese Desinteresse von Streitkräften wegen Unsicherheit ist, dass sie sich unsicher fühlen, mit dem Einheimischen zu arbeiten? Glaube ich, wenn es um, die können sich einfach nicht frei in Afghanistan bewegen, aber wenn es ein Projekt ist, wenn es so eine afghanische Akademiker, sag mal im Bereich der Architektur und so weiter, afghanische Architekten, glaube ich, da muss es kein Problem geben, die Sicherheit und so weiter. Auf jeden Fall eben die Wille, eben diese Vertrauen an afghanischen Fachkräfte müssen die haben. Müssen die eben das wissen, dass Afghanen sind auch in der Lage, so eine Schule zu entwerfen, nach eben afghanischen Gegebenheiten, klimatische, soziale und so weiter. Nee, das ist eben sehr wichtig, denn sie selbst als Architekt müssen, die wissen das auch. Wenn ich zum Beispiel irgendwo im Ausland, sag mal in Frankreich, wo ich keine Ahnung von Frankreich habe, wenn ich dort auch irgendwas plane, mit Sicherheit mache ich sehr viel Fehler. Genauso, ein deutscher Architekt, wenn er auch ein sehr guter Architekt ist, wenn er zum Beispiel Gegebenheiten in Afghanistan nicht kennt, das Klima nicht kennt, die Wirtschaft nicht kennt und das Land überhaupt nicht kennt und so weiter. Und eben so ein Entwurf würde wahrscheinlich jede Menge Fehler haben. Deswegen, wenn Afghanen mitmachen würden, gerade bei der Planung, es ist wird mit Sicherheit sehr positiv sein für Afghanistan. Würden Sie jetzt als afghanischer Professor, Architekturprofessor, die Hilfe von Nachbarländern im Entwicklungs von Afghanistan begrüßen? Ja, ich will ja jede Hilfe begrüßen, denn so eine Hilfe für Afghanistan nach Bedürfnissen des Afghanen gemacht wird. Oder eine Entwicklungshilfe, wenn der nach Afghanistan kommt und wenn er das Land nicht kennt, und der macht jede Menge Fehler. Ne? Und jede Hilfe, ob es finanzielle Hilfe ist oder moralische Hilfe, auf jeden Fall, ich werde alles begrüßen. Aber eben die Hilfe muss eben so sein, dass wirklich den Afghanen oder allgemein Afghanistan hilft. Herr Professor Dr. Yazdani, wir bedanken uns bei Ihnen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn ich im Sommer in Deutschland bin und mal treffen können. Wir ebenfalls. Auf jeden Fall.